Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Es ist Montag, der 6.11.2017 und wir haben heute wieder Dicken Engel. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Pflege und Gesundheit heute bearbeiten können. Zu Gast bei mir ist die Sandra Lörs, die ja in der Pflege und Gesundheit Gruppe aktiv ist und selbst auch beruflich mit in dem Metier ist. Vorneweg, wir hatten ja eine Frage der Woche gestellt, die da lautete: Würdest du für menschenwürdige Pflege einen deutlich höheren Pflegeversicherungsbeitragssatz bezahlen? Da haben uns 987 Piraten geantwortet. Ja, haben 556 gesagt, nein, haben 303 gesagt, keine Antwort gab es von 82 und nicht beendet oder nicht gezeigt, was letzteres auch immer heißen mag, ich kenne die Lime-Survey jetzt so toll auch nicht, da waren 46. Insgesamt gab es dann auch noch 319 Kommentare, die werden dann aber getrennt ausgewertet, ich habe das erst heute gekriegt. Ja, das ist so der Stand der Dinge aus der Partei. Und jetzt überlasse ich mal erstmal Sandra das Mikro, einfach um so ein bisschen zu erzählen, was die AG Gesundheit und Pflege so macht im Moment und wo es hingehen soll. Und danach können wir dann ja auch ein bisschen Fragen stellen. Sandra, bitte. Okay, Namen zusammen. Ich glaube, alle, die da unten sitzen im Zuhörerraum, kennen mich. Ich brauche mich nicht groß vorstellen. Ehemaliger KV Krefeld, wir sind auch kein VKV mehr. Ich bin Einzeltänzerin in Krefeld. Die AG Gesundheit. Sandra, achtest du mal, dass das Mikro etwas näher am Mund ist? So besser? Jo. Okay. Also, ich bin Alleinkämpferin hier in Krefeld. Wir haben zwar einen Ratsherrn, aber der arbeitet nicht wirklich piratisch im Moment. Der gibt nur die Hand, wenn es was abzustimmen ist. Sandra? Ja. Ja, du bist fast nicht zu verstehen. So besser? Ja, und jetzt genau so bleiben. Okay. Ich bin Einzelkämpferin in Krefeld. Wir haben zwar einen Ratsherrn, aber von dem sehe ich und höre ich sehr wenig. Der schreibt mir nur Mails. Die AG Gesundheit startet jetzt am 8. Also Sekunde. Kann bitte jemand mit ihr in den Papagei gehen und ihr helfen? Ich kann es nicht. Gibt es jemanden unter den Anwesenden, der Sandra dabei helfen kann, sich hier verständlich zu machen? Jetzt ist er erstmal weg. Ach ja, das sind so die kleinen Anfangsschwierigkeiten wie immer. Sie ist wahrscheinlich entführt worden von jemandem, der ihr helfen kann, ne? Denke ich mal. Okay, dann wird sie ja gleich wiederkommen, denke ich mal. Dann erzähle ich jetzt einfach mal so ein bisschen in der Zwischenzeit, einfach um die Zeit zu überbrücken, was ich im Moment so am Treiben bin, für den Fall, dass es jemanden interessiert. Ich habe jetzt erstmal mich arbeitsfähig gemacht, ist klar. Bin momentan dabei, diese berühmten Programmkonferenzen, von denen ich ja auf dem Bundesparteitag auch schon geredet habe, so langsam aber sicher anzuschieben. Dann gehen wir jetzt in die richtig dicke Planungsphase mit der Marina Kassel. Da sind wir dabei, Zimmerkontingente zu reservieren, auf dass wir dann eben das Hotel einen kleinen Ticken preiswerter kriegen. Das ist nicht viel, aber immerhin. Dann werden wir wahrscheinlich morgen im Team PolGF auch nochmal darüber sprechen, was es so an Vorträgen geben soll, was sich so die Leute dann vorstellen, was sie gerne machen möchten, welche Slots wir planen, etc. pp. Die Marina Kassel soll tatsächlich ein Vorständetreffen dann sein. Hintergrund ist einfach, dass wir ja nun relativ häufig unsere Vorstände neu wählen im Verhältnis zu anderen Parteien. Somit haben wir meistens auch eine relativ hohe Fluktuation da drin. Und deshalb ist es wirklich gut, wenn man sich so ein bis zweimal im Jahr trifft, auf das man sich persönlich kennt. Dann ist es nämlich auch leichter, wenn man sich gegenseitig mal anspricht, hör mal, kannst du mir helfen oder dergleichen. Die Programmkonferenzen sollen auf jeden Fall für alle Piraten offen sein. Dazu werden wir dann auch Mumbles machen, werden wir auch zusehen, dass wir eine Diskussionsplattform herkriegen. Mit den Real-Life-Treffen wird es voraussichtlich ab Ende Februar losgehen, Anfang März, irgendwo in dem Dreh, weil da eben doch so ein bisschen was mit Vorlauf und Planung gemacht werden muss. Ja, jetzt fällt mir langsam aber sicher auch nicht mehr viel ein. Ja, dann sind wir momentan auch wieder dabei, Hände und Füße ringen selbstverständlich, Menschen zu finden, die Lust haben, auch mal was für die Bundeswebsite zu schreiben, einen kleinen Blogartikel oder dergleichen, der natürlich bis zu einem gewissen Grad dann auch die Parteilinie, unsere Beschlusslage widerspiegeln soll. Jetzt ist Kira am Saalmikrofon. Du wolltest mir was erzählen? Ja, eigentlich zum Thema Pflege ganz allgemein, wie wichtig dieses Thema ist. Ich bin derzeit wirklich akut damit konfrontiert. Mein Ex-Mann hat Alzheimer und ich bekomme mit, wie das in der Pflege geht, welche Preise da auch zum Teil verlangt werden, also auch wenn man, er ist nicht arm, aber wenn er länger als 5 Jahre noch lebt, dann ist das alles aufgezehrt, was er gespart hat, weil man macht sich vielleicht nicht klar, dass selbst in einer wenig luxuriösen Einrichtung mit 2 bis 4 Bettzimmern das 2.300 im Monat kostet. Und wenn er dafür nicht aufkommt, also er, sein Sohn kommt ganz sicher nicht für ihn auf, weil das kann er einfach nicht, dann ist das wirklich ein Problem. Auch wenn zum Beispiel sein Sohn dafür aufkommen könnte, wäre es ein Problem, weil das würde ihn finanziell unglaublich belasten. Und es wird immer mehr Pflegefälle geben. Und wir müssen wirklich überlegen, wie wir das finanzieren können. Und wir müssen vielleicht auch an dem Gesellschaftsbild arbeiten, dass man Alte einfach, es gab früher das Altenteil auf dem Hof. Also was gibt es heute nicht? Also wir haben Nachbarn hier, die haben ein Mehrgenerationenhaus, die haben Opa und Oma und für die ist es auch ganz praktisch. Die können dafür auch mal weg. Aber das ist für viele nicht möglich. Und was die Alten dann wirklich unglaublich quält, und darum verstehe ich auch, wenn jemand, der eher Selbstmord begeht, als dass er sich das antut, das wollte mein Ex-Mann auch, hat nicht geklappt, ist die Einsamkeit, weil kein Mensch hat dann noch Lust, einen zu besuchen, sind rein aufs Pflegepersonal angewiesen, die sind wirklich lieb und nett, aber ich war ihn da mehrfach besuchen. Da ist irgendwie ein persönlicher Kontakt, ein persönlicher Längertakt überhaupt nicht möglich, weil die viel zu viel zu tun haben. Und da es uns irgendwie alle mal betreffen wird, finde ich eben dieses Thema sehr, sehr wichtig. Bastian, du kannst weitermachen. Ich habe mein Zeug abgeredet, weil ich in dem Thema gerade... Sandy ist da, alles gut. Okay, gut. Dann gebe ich jetzt aber echt erstmal Sandra das Wort. Ich befürchte, dass die Sandra tatsächlich ein ernstes Problem hat. Es ist so, dass sie halt spätestens nach 4-5 Sekunden den Zaun verliert. Und es liegt nicht an ihrer Bandbreite oder so, sondern sie hat einen neuen Laptop und das scheint nicht wirklich zu funktionieren. Also das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ach du Schande, Mariechen. Ja, wie machen wir das? Der Markus ist ja auch da. Magst du vielleicht mit hochkommen? Können wir das mit dem Telefoneinwahl noch machen? Also ich weiß nicht, das ging früher, dass da jemand eine Telefonleitung freigeschaltet hat und dann konnte sich derjenige, der bei Mumble nicht reinkam, über Telefon einwählen. Ich glaube, auch da sind wir noch in der Testphase. Jo. Ich sage jetzt erstmal Hallo zu Markus. Hallo. Guten Tag. Ja, und ich überlasse das jetzt einfach mal euch beiden, wenn das bei der Sandra soweit gut geht. Dann ist es ja schön und sonst haben wir einen Markus mit da. Aber sagen müsst ihr schon mal. Okay, ich versuche mich an 10 Sekunden zu halten. Die AG Gesundheit startet neu am Mittwoch, den 8.11. um 18 Uhr. In der letzten Zeit haben wir immer gearbeitet und uns dann bei Twitter getroffen. Das war nix. Lassen wir es einfach Markus machen, Okay, ich versuch's dann mal. Also wir haben ja das Wahlprogramm aufgestellt für den Bund und auch fürs Land NRW. Haben das aktuelle Programm, was wir erarbeitet haben, in einem Teampad abgebildet unter gup.piratenpad.de und haben auch gleichzeitig noch ein Pad aufgemacht, um dieses existierende Programm zu überarbeiten. Haben in verschiedenen Facebook-Gruppen und über eine Twitter-Gruppe, die wir neu eingerichtet haben, und über Mailinglisten viele Leute dazu eingeladen, mitzumachen und treffen uns am Mittwoch um 18 Uhr das erste Mal nach der Bundestagswahl neu, hier explizit, um das Thema Pflege zu diskutieren. Jo, ja, eure derzeitigen Schwerpunkte? Ja, also wie gesagt, Pflege ist das, was wir als erstes angehen werden. Ja, ein Gesundheitsprogramm haben wir, Pflege haben wir auch. Das Pflegeprogramm ist allerdings momentan ja mehr stichpunktartig. Also ich persönlich würde es gerne mehr ausformulieren. Weil wir mehr also einen Forderungskatalog sozusagen haben, ohne große Begründungen, warum wir das alles wollen. Und das ist aus meiner Sicht zumindest erstmal der Schwerpunkt, zumal es auch für das Thema Gesundheit momentan auch nicht so die personellen Ressourcen gibt, das Thema zu besetzen. Zumindest habe ich da von nichts gemerkt, nachdem ich es über die Mailingliste kommuniziert habe, dass wir uns als AG neu konstituieren wollen. Ja, und ja. Pflege ist halt ein komplexes Thema, ne? Also da geht von den ambulanten Leistungen über stationäre Leistungen und so weiter und so fort. Der Oliver Ding aus Leverkusen, der hat auch noch das Thema Hebammen und sonstige Punkte mit eingebracht, die wir da auch diskutieren. Also das, also schwerpunktmäßig ist, kann man das nicht abbilden. Wir wollen das ganzheitlich machen. Jo. Jetzt haben wir ja ein bisschen provozierend gefragt, jetzt so die Piraten via Lyme-Survey. Würdest du für eine menschenwürdige Pflege einen deutlich höheren Pflegesatz bezahlen? Ein deutlich höherer Pflegesatz, der tatsächlich an der Stelle was bringt. Wie sehe der denn aus? Kannst du das ungefähr mal skizzieren? Also wir haben das gemeinsam noch nicht zu Ende diskutiert. Ja, das ist auch eine neue, in Anführungszeichen, relativ neue Idee, die ich mit eingebracht habe. Die Sandra ist mehr so auf dem Pfad, den Soli-Daritätszuschlag umzuleiten in die Pflegeversicherung. Es gibt da mit Sicherheit noch unterschiedliche Ansätze, aber aus meiner Sicht wäre es die einfachste und unbürokratischste Methode, den Pflegebeitragssatz einfach zu erhöhen. Und der müsste aus meiner Sicht mindestens, ja, ich sag mal, der sollte verdoppelt werden, um die Forderungen, die wir im Programm haben, also eine menschenwürdige Pflege tatsächlich umsetzen zu können, um die finanzieren zu können, brauchen wir also das Doppelte an Geld. Sage ich jetzt einfach mal so über den Daumen, aber das müssen wir natürlich noch mal ein bisschen hinterlegen, ne, mit Fakten. Ja, das ist klar, aber einfach mal so als Ansicht in den Raum geworfen, weil wir wollen hier ja schließlich auch so ein bisschen diskutieren. Ne? Ich hoffe immer schwer, dass Menschen ans Saalmikro kommen. So, jetzt habe ich Kurt und den Eiself und ich glaube, der Kurt war vorher. Ja, guten Abend. Ich denke, da sind drei Dinge wichtig. Also einfach nur irgendwo mehr Geld abzuschöpfen und irgendwo reinzustopfen ins bestehende System, bringt uns nicht wirklich weiter. Ich denke, man sollte das auch nicht allzu sehr ausdifferenzieren, weil ich habe immer den Eindruck, dass Piraten Programme machen, die dann auch gleich quasi fertige Gesetzestexte sein müssen. Ich denke, die Gesundheits- und Pflegepolitik sollte vier Schwerpunkte haben. Nämlich erstens, wir haben die Personalknappheit, das heißt, wie gedenken wir diese Personalknappheit abzubauen? Das heißt, wie kriegen wir mehr Leute in die Pflege? Und da sind wir natürlich selbstverständlich bei dem Geld. Aber ich denke, viel wichtiger wäre, ist das, was eigentlich schon existiert, nämlich die Kontrolle der Pflegeheime an sich auch auf eine verbindliche Basis zu stellen, so dass man da auch gegebenenfalls sanktionieren kann. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, unterm Strich beim Thema Geld, ich fand die Frage jetzt auch irgendwie ein bisschen schräg formuliert, weil ich bin natürlich bereit, mehr Geld für Pflege zu zahlen, aber nicht im bestehenden System. Weil, wenn man mal sieht, was da an Pflegeheimen hochgeht, es gehen, ich sag jetzt mal, die traditionellen Anbieter wie die Kirchen, also Caritas und wie sie alle heißen, gehen raus. Und ich sag jetzt mal so, im Bereich Duisburger Norden gefühlt geht das alles an private Anbieter, die Gewinnmaximierung da rausziehen. Das heißt, ich möchte so viel wie möglich Shareholder Value rausholen. Und ich denke, wir sind uns alle einig, das kann nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung sein. Deswegen noch mehr Geld in dieses Selbstbedienungssystem zu pumpen, halte ich für falsch. Also sollten wir auch ganz klar sagen, wie wir das kontrollieren wollen, dass das Geld bei dem Personal und bei den Pflegenden auch ankommt in Form einer menschenwürdigen Pflege. Und wenn ich Kira gerade am Saalmikrofon erlebt habe, dann ist das vierte Problem. Und das ist aus meiner Sicht auch das Schwierigste. Ich denke, wir können uns mit dem, was wir bis jetzt haben, brauchen wir uns auch nicht zu verstecken. Das ungemein Schwierige finde ich nur, dieses Programm und das, was wir wollen, an den Kunden zu bringen. Weil die meisten lernen über unser Gesundheits- und Pflegesystem das erste Mal alles das, was sie niemals wissen wollten, wenn sie persönlich davon betroffen sind. Ja, und dann guckt man sich um und sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das hätte ich nie gedacht, dass es in diesem Land so möglich ist. Also ich denke, der vierte Schwerpunkt ist, und ich habe also im Landtags- und Bundestagswahlkampf sehr genau verfolgt, ich sag mal, die Gesundheitsleute haben sich wirklich den Hintern aufgerissen und haben auch ungemein viel bewegt auf den sozialen Medien. Mein Eindruck war aber, das hat sich weder wirklich zählbar in Stimmen umgeschlagen, weil schlicht und ergreifend die Schwerpunkte der Leute ganz andere waren. Und das Zweite, was ich auch nicht wirklich erkennen kann, ist, wir müssen auch die Betroffenen, also sprich das Pflegepersonal, irgendwie ins Boot holen und aktivieren. Und auch da, denke ich, haben wir im Moment derbe Schwierigkeiten, das hinzubekommen. Jo, vielen Dank. ISF. Darf ich vielleicht vorher einmal antworten? Klar, doch. Ich hatte das jetzt als Statement verstanden eigentlich mehr. Aber bitte mach. Ja, also der Kurt hat ja recht. Also einmal alleine Geld ins System zu pumpen, macht natürlich keinen Sinn. Deswegen haben wir auch schon im Programm die Erweiterung der Kontrollkompetenzen von Behörden und Pflegekassen in den Pflegeheimen und auch für die ambulanten Pflegedienste beispielsweise. Kleinen Moment mal eben. Und dann hat er auch von der Selbstbedienungsmentalität gesprochen. Auch das ist richtig. Auch deswegen haben wir einen Punkt im Programm, der heißt, dass wir von der Privatisierung der Pflege und der Gewinnmaximierung wegkommen wollen. Auch da werden wir am Mittwoch drüber diskutieren, dass wir sagen, an Pflege und in Klammern sage ich mal, Gesundheit soll kein Geld verdient werden in dem Sinne, ja, keine Gewinnmaximierung erzielt werden, sondern das ist ein Menschenrecht. Und deswegen müsste man da vielleicht überlegen, das Ganze wieder zu verstaatlichen. Also Gesundheitssystem, Pflegesystem zu verstaatlichen, ist nur eine Idee von mir, haben wir noch nicht diskutiert. Aber das ist das wahrscheinlich, was der Kurt auch meint. Und zum Dritten die Geschichte, dass wir nicht an die Pflegekräfte rankommen. Also ich denke schon, dass zumindest die, die in den Facebook-Gruppen sind, dass die zur Kenntnis genommen haben, dass die Piraten etwas tun wollen, die aber trotzdem nicht wählen aufgrund unserer jüngsten und mitteljungen Vergangenheit, was so alles passiert ist. Ja, also das soll ja aber jetzt nicht Thema des heutigen Abends sein, warum die Leute nicht wählen, sondern das Thema Pflege an sich. Sehr richtig. Noch ein kurzer Einwurf, wenn ich mir überlege, wie die Freie und Hansestadt Hamburg ihre Krankenhäuser fröhlich an Asklepios verscheuert hat und welchen Effekt das hat auf Pflege, auf den Betrieb überhaupt Krankenhaus. Da muss ich euch ehrlich auch sagen, mich friert es schön langsam. Eiself. Ja, erstmal Namen zusammen. Ich habe eigentlich erstmal eine grundsätzliche Frage. Wir schmeißen ja jetzt zwei unterschiedliche Sachen komplett in einen Topf. A, unterhalten wir uns wirklich über die Pflegeversicherung, nämlich so wie die Frage gestellt worden sind. Das heißt, bei den Leuten, die durch das gesundheitliche Pflegegrad in eine entsprechende Stufe eingeschaltet worden sind. Oder sprechen wir auch das Thema an, was jetzt im Pflegenotstand da ist, nämlich das, was in Krankenhäusern, ärztlichen Betreuung und sonst was sind, wo zwischen ärztlichem Personal und Pflegepersonal getrennt wird, wo jetzt auch zum Beispiel, wie jetzt in dem Pad steht, Pflegekammern und sonst was eingerichtet werden sollen, sodass die auch eine Mitsprache bekommen. Kann das mal jemand für den heutigen Abend klären? Markus? Also nochmal der Hinweis, wir wollen das Thema Pflege ganzheitlich betrachten. Das heißt, dass das Thema Pflegekammern natürlich auch Teil der Diskussion sein wird, ob Zwangsmitgliedschaft oder nicht, was soll eine Pflegekammer können und so weiter. Da sind wir auch noch nicht hundertprozentig durch mit der Diskussion. Das beginnt jetzt erst am 8.11. Markus, ich spreche jetzt für den heutigen Abend, weil wie gesagt, die einen sprechen über Krankenhäuser, ja, und Privatisierung, wo auch Pflegekräfte sind, aber die ja nicht die Regelpflege machen. Und die andere Frage, die jetzt ja zum Beispiel gestellt worden ist, war ja reine Pflegeversicherung. Das heißt, ich komme aus dem Krankenhaus raus, ich brauche Betreuung in Pflegestufe 1 bis 5, wo ich dann entsprechende Zuschüsse bekomme dafür, wo wir einen zusätzlichen Beitrag bezahlen, was dann ambulante Pflegedienste, Altenheime, Pflegeheime oder sonst was darstellen oder Pflege zu Hause. Krankenhausgeschichte, also die Pflege im Krankenhaus, muss auch Thema sein, wenn das deine Frage beantwortet. Ansonsten habe ich die nicht verstanden. Ja, gut. Grundsätzlich ist es so, wir haben diese Frage der Woche verschickt und es war ja tatsächlich Sinn der Übung, nur eine Frage zu stellen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir uns ausschließlich über Altenpflege und Pflegebedürftige unterhalten, sondern tatsächlich generell über Krankenpflege, Krankenhäuser, Altenheime, Altenpflege zu Hause. Die Situation ist insgesamt überall so vom Personalmangel her, vom auch von daher, wie das Personal durch ist, meiner Ansicht nach relativ identisch und verschärft sich, je mehr private Unternehmen da reinkommen und tatsächlich einen Gewinn erwirtschaften wollen. Von daher sind das eigentlich nicht unbedingt getrennt zu behandelnde Themen, auch wenn wir jetzt tatsächlich nach der Pflegeversicherung gefragt haben, die, da hast du vollkommen recht, nur für einen Teil des Gesamtthemas zuständig ist. Okay, ich mache jetzt aber mal mit meiner Redeliste weiter, da hätte ich dann den Bastian. Ja, danke schön. So ein bisschen Fokussierung tut aber nicht schlecht. Zum Ersten, sonst diskutieren wir mit Sicherheit bis weit nach Mitternacht weiter. Ich komme zur Eingangsfrage. Und die war nämlich, würdest du für eine menschenwürdige Pflege einen deutlich höheren Pflegeversicherungsbeitragssatz bezahlen? Haben mir immerhin 1000 Piraten geantwortet. Wollte ich jetzt mal unsere Fachleute fragen, wer ist denn überhaupt da, also wer ist davon betroffen, von der nicht von der Pflege, sondern von den Beiträgen? Sind das alle Menschen? Es gibt ja das Prinzip, Pflege folgt der Krankenversicherung. Ist es denn überhaupt sichergestellt, dass alle Bürger dieses Landes, alle Versicherten dieses Landes oder auch Nichtversicherten da einzahlen? Und würde da nicht auch erstmal die Frage gestellt werden müssen? Ansonsten würde ich es wirklich gerne bei der Pflege fokussieren, weil sonst ufert es aus. Und noch ein letzter Satz, weil es mir immer sehr häufig auffällt, wirklich sehr häufig, dass man sagt, Gewinne sind blöde. Nein, auch gemeinnützige Unternehmen müssen Gewinne erwirtschaften, sonst können sie nicht investieren. Deswegen ist Gewinnerzielungsabsicht nicht per se schlecht. Man muss nur sehen, dass es in die richtigen Bahnen kommt. Danke. Ja, Markus, möchtest du darauf was antworten? Naja, alles gut. Okay, dann hätte ich jetzt den Kurt. Ja gut, dann mache ich das. Nur damit wir mal gucken, über welche Größenordnungen wir reden. Also erstens, die Pflegepflichtversicherung ist eine Pflichtversicherung, die zahlt auch jeder, beziehungsweise wird dann halt eben vom Sozialamt gezahlt, wenn du Hartz IV beziehst. Im Pflegegrad 3 kostet ein Billigheim im Monat 3.800 Mark. Dann bekommst du 1.300 von der Pflegeversicherung, die anderen 2.500 Mark darfst du dann selber tragen. So, und dann kann jetzt sich jeder mal ausrechnen, ob er tatsächlich eine Rente von 2.500 Euro im Monat netto bekommt. Ansonsten bist du nämlich sofort ein Fall fürs Sozialamt. Das heißt, die meisten haben gar nicht begriffen, dass hier ein Wahnsinns-Armutsrisiko besteht. Und ich denke auch da eher, dass man dort angreifen müsste, weil wenn ich jetzt den Pflegebeitrag verdoppel, ja, bin ich immer noch nicht am Sockel angekommen, was heutzutage, ich sag jetzt mal, ein Pflegeheim im Grundbetrieb kostet. Und dann bin ich auch der Meinung, kannst du das nicht wirklich sauber trennen, weil relativ viele Leute werden aus dem Krankenhaus nicht wirklich vernünftig gepflegt in die Pflege entlassen. Also auch da muss man nur mal mit einer Pflegekraft sprechen. Die kann jeder ad hoc aus der Hüfte ganz fürchterliche Dinge tun. Und was, glaube ich, auch irgendwie in der Bevölkerung überhaupt nicht angekommen ist, dass im Jahr in Deutschland mehr Menschen an MRSA sterben, die sich irgendwo gefangen haben, weil zum Beispiel die Hygienefachkräfte keine verbindliche Anordnung treffen können, dass ein Zimmer 24 Stunden frei bleibt, wenn ein entsprechender Patient ausgezogen ist und irgendein Chefarzt meint, ich belege das dann halt eben vorher, dann liegst du in diesem Bett, kriegst das gar nicht mit und hast gegebenenfalls den Rest deines Lebens damit zu tun, dass diese Schweine-Igelei gelaufen ist. Also wie gesagt, in Deutschland sterben mehr Menschen an MRSA jährlich als weltweit an Terror. Ja, und das ist irgendwie auch noch bei keinem angekommen. Also ich denke schon, das kannst du nicht sauber trennen alles, sondern das muss man tatsächlich gesamtheitlich betrachten. Und ich denke, da ist dringendster Handlungsbedarf da. Und letztendlich gehe ich da mit Markus auch konform. Für mich ist Gesundheitsvorsorge, Gesundheitswesen ein Teil der Daseinsvorsorge und das gehört definitiv staatlich kontrolliert. Abschließend möchte ich sagen, dass jemand Geld damit verdient, ist tatsächlich per se nicht schlecht, aber das muss halt eben kontrolliert passieren. Ansonsten blüht das so aus, wie ich der Meinung bin, dass man das mittlerweile auch ohne Schwierigkeiten, wenn man hinguckt, jederzeit erkennen kann. Jo, und die Mark, von denen du vorhin sprachst, waren selbstverständlich Euro, oder? Habe ich Mark gesagt? Jo. Naja, 3.800 Euro, Pflegestufe 3, eins der Billigheime. Alles klar, gut, nur weil da schon wieder Fragen kommen, du weißt. Okay, Markus. Ich habe nichts zu ergänzen jetzt gerade. Gut, dann ist Kira am dransten. Ich glaube, wir rühren überhaupt nicht irgendwie an den Ursprüngen des Problems, nämlich dass die Jüngeren sich um die Älteren kümmern. Und das ist natürlich auch eine Frage des Geldes, aber es ist auch eine Frage dessen, wie weit man bereit ist, und das wollen die meisten alten Menschen, sie wollen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, sie wollen nicht in ein Pflegeheim und mit etwas Geschick kriegt man das hin. Also mit, wenn du so willst, Billiglohn, Pflegerinnen aus Polen, Tschechoslowakei, wo auch immer her, für die das immer noch viel Geld ist, die das für ein Reisevisum machen und dabei noch immer gut verdienen. Aber das kann keine Lösung sein. Sondern ich finde, man sollte von dem Gedanken abgehen, dass man Alte in irgendein Heim abschiebt. Also das ist für mich wirklich die Grundfrage. Also will ich als alter Mensch, egal ob es 3.000 so und so viel, wie auch immer, kostet, will ich da in so einem Heim abgeschoben werden? Und wenn ihr mal da wart, und ich war jetzt in letzter Zeit oft da, es ist gruselig, es ist wirklich, wirklich gruselig. Und das hat noch nicht überhaupt nicht mal was mit dem Geld zu tun, sondern wie kann die Gesellschaft es schaffen, zum Beispiel wie bei Jugendlichen, Abhängigen oder was auch immer, Wohngemeinschaften zu bilden. Also das finde ich viel, viel wichtiger als jetzt die Frage, wie viel Euro die Pflegestufe 1, 2, 3 abdeckt. Ja, also können wir neue Lebensformen finden? Das ist eine der besseren Fragen. An der Stelle hake ich jetzt mal ein. Meine Eltern wohnen in Leipzig, meine Schwester in der Nähe von Aschaffenburg, ich in Erlangen, mein Bruder irgendwo in einem Kaff ganz hinten in Unterfranken. Meine Geschwister und ich sind sämtlich berufstätig. Wir müssen auch Vollzeit berufstätig sein, sonst können wir nämlich unseren Lebensunterhalt schlicht nicht finanzieren. Wenn mit meinen Eltern irgendwas ist, dann werden wir keine andere Wahl haben. Und ich sag's hier und ich sag's jetzt, mir graust's davor, dass das irgendwann mal passiert und ich meine Eltern in die Hände von Menschen geben muss, die ja von Druck getrieben schnell einfach zu viele Leute in zu kurzer Zeit versorgen müssen. Das ist sicherlich ein Problem und es ist, Heim bedeutet nicht unbedingt immer abschieben, es kommt aufs Heim an. Meine Großmutter war in einem Altenheim. Die war sehr traurig, als es dann so weit war, dass sie tatsächlich, dass wir gesagt haben, jetzt geht's nicht mehr anders. Dann war sie 2 Monate da und hat meine Mutter angeguckt und hat gesagt, Mensch, wenn ich gewusst hätte, dass es hier so klasse ist, dann wäre ich schon viel früher gegangen. Alles das gibt es. Ja? Okay. Markus, hast du noch was zu ergänzen? Ja, an dieser Stelle ganz sicher. Aber wir müssen an dieser Stelle ganz klar mal sagen, dass wir nicht nur die Pflegebedürftigen im Fokus haben bei unserem Programm, sondern insbesondere auch die Pflegekräfte, aber auch die pflegenden Angehörigen. Das ist verdammt wichtig. Ich habe mit mehreren pflegenden Angehörigen mal gesprochen und die sagten, nachdem sie oder während sie ihre Angehörigen pflegen oder danach, fallen die in ein soziales Loch. Die sind quasi überhaupt nicht mehr in der Lage, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und die Rentenversicherungsbeiträge, die die Pflegekasse gegebenenfalls zahlt, reichen auch nicht aus für eine anständige Rente. Also die werden auch komplett allein gelassen. Deswegen bin ich also auch der Kira dankbar, dass sie das angesprochen hat. Aber wir müssen wissen, nicht nur die Pflegebedürftigen und Pflegekräfte müssen im Fokus unseres Programms stehen, sondern auch die pflegenden Angehörigen. Gut. Jo. Okay, ISF, stehst du jetzt noch am Mikro oder wieder? Ich stehe wieder am Mikro, weil ich ja eben erstmal die Lage klären wollte. Aber wir sind uns ja jetzt einig. Alles klar. Okay, nachdem der J. Rotermund noch nichts gesagt hat, nehme ich den erst und dann dich. Ja, moin. Moin. Also, zuvor, ich bin als Krankenpflege im Alten und im Krankenhaus gewesen und denke, es ist völlig klar, dass wenn wir ausgebildetes Personal haben, sagen wir mal gut ausgebildetes, wir haben ein Problem mit der Wirklichkeit, zum Beispiel, dass Keime sich einen Scheißdreck drum kümmern, was die Umgebung macht oder ob es Wochenende ist oder Feiertag, wo weniger Personal ist. Das heißt, Wunden, Patienten, Krankheiten, Keime müssen professionell behandelt werden. Und das heißt, erstens, wir brauchen viel mehr professionell ausgebildetes Personal. Und zwar auf allen Ebenen. Im Pflegeheim genauso. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass gemischte Stationen existieren von Dementen und Nicht-Dementen und die sich gegenseitig furchtbar auf den Geist gehen und es Ärger gibt, weil sie nicht angemessen professionell behandelt werden. Das heißt, das erste Problem ist die Professionalisierung der Pflege. Meiner Ansicht nach ist die Pflegekammer da nicht wirklich dafür geeignet, aber es ist eine andere Sache im Sinne von vielleicht wird es mal was. Die Pflege zu Hause ist auch eine ganz wichtige Sache. Wir haben das Problem der häuslichen Pflege. Ich wohne hier an der Nordseeküste und meine Mutter war in Frankfurt und ich bin da mal runtergefahren und musste kontrollieren. Das heißt, die Situation in den Familien ist so problematisch, dass wir nicht vergessen dürfen, es gibt Gewalt im Alter. Das heißt, wenn überlastete Angehörige ihre Angehörigen pflegen, bedeutet das nicht selten, dass die zu Pflegenden Gewalt erfahren wegen der Überlastung. Und deswegen habe ich oft, wenn ich Familien bekommen habe, die nicht mehr mit der Situation fertig werden, gesagt, sie sollten ihre Angehörigen ins Pflegeheim geben. Beispielsweise hat man im Pflegeheim 3 Schichten und da kann man sich abwechselnd, während die zu Hause 24 Stunden im Zweifelsfalle rund um die Uhr sich um ihre Angehörigen kümmern müssen. Das heißt, es gibt ein weites Feld von Professionalisierung, im Hintergrund habe ich so die Digitalisierung, die auch die Arbeitswelt verändert. Wir könnten viel mehr Leute für die Pflege in den Kliniken, in den zum Beispiel auch auf dem Land, Gemeindeschwestern waren das früher, aber heute könnte man professionelle Pflegepersonen im Land stationieren, wo es weniger Ärzte gibt. Ein weites Feld der professionellen Pflege. Es gibt ein Problem, was ich habe und was ich erfahren habe, als Gewerkschafter und als Personalrat, dass die Solidarität in der Pflege unter den Pflegepersonen so mau ist. Wir hatten früher mal eine Pflegegewerkschaft, da waren, glaube ich, 6.000 oder 8.000 Pflegende versammelt dann zum Schluss. Die ist eingegangen, weil sich die Pflege, und das sage ich mal eigentlich vor Zorn, ja, sich einen Scheißdreck um die Solidarität kümmert. Ich habe in meinen langen Jahrzehnten der Arbeit erfahren, wie man lieber gegen die Kollegen stänkerte, weil die vielleicht krank waren, anstatt gegen die PDL oder gegen die Verwaltung etwas getan hat. Das heißt, die Solidarisierung und das Miteinander der Pflegenden selbst, das ist meiner Ansicht nach der größte Hemmschuh, was den Fortschritt der Pflege betrifft. Und dafür will ich es mal im Augenblick gut sein lassen. Jo, vielen Dank. Markus? Eigentlich keine relevante Ergänzung. Okay. Jo, iSelf. Ja, da wir jetzt bei der normalen Pflegeversicherung sind, also erstens ist ja der größte Unterschied, dass im Krankenversicherungssystem eine Solidargemeinschaft herrscht. Egal wie hoch alle Gesundheitskosten sind, sie werden auf alle umgelegt. Bei der Pflegeversicherung ist immer noch das Problem, dass es ja personenbezogen ist. Das heißt, derjenige, der pflegebedürftig ist, kriegt zwar nur noch einen pauschalen Zuschuss. Und so wie der Kurt eben ja schon gesagt hat, alles andere ist persönliches Problem der Familie samt der Angehörigen. So, das ist das eine, was mit Sicherheit mal angegangen werden muss, obwohl ich immer noch sage, man kann froh sein, dass es eigentlich überhaupt Pflegeversicherung gibt. Das, was ich mal an die AG Gesundheit, da wir ja wirklich keine Wahlen und auch keine Bundestagswahlen haben, also ich finde es weitaus interessanter, dass man versucht, diejenigen, die sich organisieren wollen, das, was der, ich weiß jetzt nicht, wie er hieß eben, der eben ja selber Pfleger ist, wie die sich besser vernetzen können, um auch eine Stimme zu haben, auch auf diese unterschiedlichen Gruppen. Weil das ist ja, müsste uns auch allen bewusst sein, es ist ein totaler Unterschied, ob jemand nur alt ist und deswegen Pflege braucht, ob er Demenz ist, ob er Alzheimer hat oder schwere Krankheiten oder wie auch immer. Das heißt, die Betreuung der einzelnen Pflegeleute ist ganz unterschiedlich in Deutschland geregelt. Und das, was halt das Schlimme ist, die meisten Pflegekräfte oder Pflegeheime sind so Mischmasch-Truppen. Da habe ich das, was ja eben auch schon gesagt wurde, den Dementen mit dem Nicht-Dementen, mit dem Alzheimer zusammen. Und das führt dann immer wieder zu Problemen. Und deswegen, ich fände es wirklich gut, wenn wir uns halt wirklich darauf beschränken, wie können wir diesen Leuten helfen, wie können wir denen eine Stimme geben, als wie jetzt Wahlprogramme oder Programme oder Gesetze zu schreiben, wie die Zukunft aussieht, weil das ist erst eine Sache, die wir 2021 vielleicht brauchen, aufgrund dieser ganzen Erfahrungsberichte, die wir dann vielleicht sammeln. Ja, wobei letztlich die Programme, die wir beschließen, ja auch das sind, worauf wir uns stützen, wenn wir nach außen kommunizieren. Markus, hast du noch Ergänzungen? Ja, es mag sein, dass wir die Pflegekräfte und pflegenden Angehörigen in irgendeiner Art und Weise unterstützen können, die außerhalb der Partei liegen, aber dafür ist jetzt nicht die AG Gesundheit, glaube ich, zuständig. Das müssen dann andere machen. Ne? Wir machen Programm, also ich zumindest mache Programm, was die Sandra macht. Darüber hinaus kann ich nicht sagen. Aber ich finde auch wichtig, dass wir ein Angebot haben und dass wir die pflegenden Angehörigen und Pflegekräfte mit ins Boot holen, zumindest versuchen. Mehr als anbieten können wir es nicht. Wenn sie nicht dran teilnehmen, kann ich auch nichts machen. Jo, dankeschön. Gut. Also ich gehe auf Veranstaltungen, wenn es um Pflege geht, sofern es möglich ist. Okay, danke. Kurt. So, So, ich habe da noch eine Hilfskraft aktiviert, die müsste jeden Moment erscheinen. Also da ist wieder vieles auf den Punkt gebracht worden. Ich meine, wir müssen uns auch vor Augen führen, wo wir hingehen. Ne? Also die Babyboomer, die kopfstärkste Bevölkerungszahl der, ich sag jetzt mal, zwischen 40 und 60 Jahre mittlerweile, geht aufs Alter zu. Und parallel dazu haben wir relativ viele, ich sag mal, persönliche Lebensentwürfe, die will ich jetzt auch gar nicht kritisieren. Die lauteten, ich mach mein Ding und wir verdienen gemeinsam viel Geld und wir setzen keine Kinder in die Welt. Das fällt den Leuten dann alles hinten auf die Füße, wenn dann letztendlich im Alter auch keiner da ist, der sich ansatzweise um dich kümmert, ohne dass jetzt irgendwann mal davor was schiefgelaufen ist. Das heißt, wir werden sehr viele alte Leute haben und wir werden relativ wenig junge Leute haben. Und aus meiner Sicht können wir auch das Problem nicht auf die nächste Generation schieben, weil genau, wenn ich meine Eltern pflege, zahle ich keine Rentenbeiträge ein. Das bedeutet, ich bin dann spätestens der Sozialfall, wenn es mich dann betrifft. Und ich denke, was auch sehr klar zu beobachten ist im Moment, dem einen oder anderen ist das mittlerweile auch aufgefallen, dass uns das droht. Und wenn man mal sieht, aus meiner Sicht, wie viele charakterlich völlig ungeeignete Leute von den Jobcentern unter Zwangsandrohungen, Sanktionsandrohungen halt eben in die Altenpflegehilfsberufe gedrückt werden, dann kommen wir genau zu den Zuständen, die man, wenn man mit offenen Augen durch diese Pflegeheime im Moment geht, beobachten kann, dass also, was das eigene Verständnis von einer vernünftigen Pflege ist, definitiv nicht erreicht wird. Und dazu gehört mit Sicherheit die Wertschätzung dieses Berufes, weil ich habe es damals in Düsseldorf bei dieser Versammlung gesagt, Pflegen ist ja etwas, dass wenn man die Kinder aus dem Haus hat, dann pflegt man die Schwiegereltern und die eigenen Eltern als Frau. Das kann jeder. Und ich denke, Frank hat es gerade auch mal kurz auf den Punkt gebracht, das kann eben nicht jeder, insbesondere dann nicht, wenn er das 24 Stunden macht. Wobei aus meiner Sicht auch viele Leute das eben aus der finanziellen Situation machen. Ja, weil sie sich ein Pflegeheim teilweise auch gar nicht leisten können. Es ist ein riesengroßes Problem und da müssen wir mit Sicherheit an ganz vielen Stellen anfangen zu drehen. Und ja, auch das mit dem, dass die Pflegekräfte untereinander solidarisch sind. Ich habe viel Verständnis dafür. Wenn man also aufgeraucht wird, weil auch EU-Arbeitszeitrichtlinien, dass man 11 Stunden zwischen 2 Schichten haben soll, damit man sich auch gegebenenfalls regenerieren kann, schlicht und ergreifend durch früh die sogenannten Schaukelschichten, also das Personal wirklich auf Felge, auf Verlust gefahren wird, dann habe ich Verständnis dafür, wenn einer sagt, ich habe mir jetzt den ganzen Tag die Hacken wund gelaufen. Ich habe Schwierigkeiten damit, mich jetzt auch noch engagieren zu wollen. Und ich meine, auch das ist so einer dieser mittlerweile häufig erlebten, noch kommunizierten Probleme. Wir haben mittlerweile eine Personalsituation, die dazu führt, dass komplett ungeeignete Leute, die aus meiner Sicht Menschenleben nicht nur gefährden, sondern tatsächlich Leute umbringen, nicht gefeuert werden, weil der Arbeitsmarkt leer ist. Du kriegst keine Leute. Ja, und dann wird auch völlig ungeeignetes Personal gehalten, was letztendlich natürlich dann im Team auch zu entsprechendem Unmut führt, was nicht unbedingt zur Solidarisierung beiträgt. Also es sind ganz, ganz viele Bausteine, die mit Sicherheit nicht nur in der Gesundheitspolitik anzupacken sind, wo wir uns mal Gedanken machen müssten, wie wir das entsprechend in eine vernünftige Fahrrinne gesetzt bekommen. Ja, da hast du an für sich schon recht. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wer zahlt eigentlich alles in die Pflegeversicherung ein? Sind das wirklich alle oder sind das nur die sogenannten Sozialversicherungspflichtigen? Wie kommen denn eigentlich die Summen zustande? Und was sind wir eigentlich bereit, uns zu leisten? Ich meine, Kira hat an einer Stelle vollkommen recht. Wir sollten uns schon um unsere Eltern kümmern, aber das sollte uns nach Möglichkeit auch, es sollte möglich sein. Ne? Ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, meine Eltern sind, keine Ahnung, 300 und ein Keks, glaube ich, Kilometer von mir weg, wenn es reicht. Mein Einkommen reicht für mich recht knapp. Mehr kriege ich davon nicht gezahlt. Das heißt also, im Prinzip stehe ich halt da und mache dicke Backen, damit meinen Eltern was ist. Same goes für meine Schwester. Wir sind halt beide geschieden. Mai, hast du halt ein Problem. Ne? Es ist schon irgendwo was, dass wir vom Gesellschaftlichen her uns mal hinstellen sollten und sagen, okay, um unsere alten Leute müssen wir uns kümmern als Gesamtheit, Gesellschaft, und da müssen wir eigentlich auch alle zusammen auch bei den finanziellen Mitteln einfach mit hinlangen und uns beteiligen. Ne? Markus, hattest du noch was? Ja, wo wir mittlerweile dann auch beim Thema Grundeinkommen wären. Ne? Mit einem Grundeinkommen könnte ich mich auch um meine Eltern kümmern. Allerdings reicht das natürlich nicht aus, weil wenn ich das, was der J. Rotermund gesagt hat, berücksichtige, ich kann auch mit einem Grundeinkommen oder einem erweiterten Grundeinkommen, sage ich jetzt mal, für die Pflegetätigkeit, kann ich mich auch nicht 24 Stunden bei Pflegegrad 5 um meine Eltern kümmern. Ja, das heißt, ich brauche dann trotzdem zusätzlich noch Unterstützung. Grundeinkommen sollten wir darüber nachdenken, ob wir das auch als Argument für die Pflege nehmen. Und dann nicht vergessen, bei 24 Stunden Pflege reicht auch das nicht aus. Ich brauche also eine Kombinationsleistung aus ambulanten Pflegedienst plus meine eigene Pflegetätigkeit. Richtig, weil auch pflegende Angehörige brauchen ihre Erholungszeiten und sie können sich nicht auf dem Bettvorleger ihrer zu pflegenden Angehörigen legen. Walli. Ja, ich habe, glaube ich, eine Verständnisfrage als erstes. Konnte der Diskussion nicht folgen, aber egal. Wer zahlt die Pflegekosten? Also ich zahle Pflegeversicherung an den Staat. Was zahlt die Krankenkasse, was zahlt der Staat? Erste Frage. Ich bin ein Nein-Stimmer, nur so nebenbei. Also so einfach ist es nicht zu erklären. Also es gibt unterschiedliche Arten von Leistung. Das eine ist, wenn die pflegebedürftige Person im Pflegeheim ist, dann ist es abhängig vom Pflegegrad, wie viel die Kasse dem Pflegeheim pro Monat bezahlt. Ja. Welche Kasse? Kranken- oder Pflege? Ja, also die Pflegekasse ist ja eigentlich ein Teil der Krankenkasse. Also im Endeffekt ist es die Krankenkasse, die es bezahlt. Aber die Pflegekasse ist quasi die Verwaltung innerhalb der Krankenkasse. Das ist vollkommen unrelevant, sage ich jetzt mal. So, ja, so, und dann gibt es in der Ambulanten, also wenn du zu Hause bist, dann gibt es auch abhängig vom Pflegegrad eine entsprechende Summe. Wenn du einen Pflegedienst in Anspruch nimmst, ausschließlich einen Pflegedienst und keine private Pflegeperson hast, also Mutter, Tochter, Tante, wie auch immer, dann bekommst du eine vom Pflegegrad abhängige Summe im Monat, die du für den Pflegedienst nutzen kannst. Eine andere Möglichkeit ist, du hast einmal die Summe für den Pflegedienst und sagst aber gleichzeitig, ja, ich möchte aber auch noch eine Anzahl von Stunden aufbringen für die Pflege, dann bekommst du ein sogenanntes Kombinationspflegegeld. Das heißt, du hast deine Pauschale, die du für den Pflegedienst aufbrauchen kannst. Wenn du die nicht ganz aufbrauchst, bekommst du anteilig noch ein Pflegegeld. Und die dritte Möglichkeit ist, ein reines Pflegegeld zu bekommen. Das heißt, wenn du ausschließlich selbst deine Eltern pflegst, bekommst du abhängig vom Pflegegrad wieder ein entsprechendes monatliches Pflegegeld, das allerdings nicht ausreicht für alles, was man halt zum Leben braucht. Das heißt, du musst auf jeden Fall noch irgendwo anders Geld herholen. So, und zusätzlich zu diesen normalen Leistungen, also diesen monatlichen Pauschalen, gibt es noch viele andere weitere Leistungen, wie beispielsweise Verhinderungspflege, Tagespflege, Kurzzeitpflege, zusätzliche Betreuungsleistungen und so weiter und so fort. Das wird jetzt aber zu weit führen. Gut, okay, ich danke für diese ausführliche und super Antwort. Erstmal, darf ich eine Nachfrage stellen oder? Richtig, du darfst. Wir haben jetzt noch gute 5 Minuten. Danach ist nochmal der Eiself und dann mache ich die Redeliste zu. Ich habe für Nein gestimmt. Aus meinem Horizont, weil ich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, zahlt das der Großteil, ist die Krankenkasse, die es auch vereinnahmt und die zurückzahlt. Und ich sehe bei der Krankenkasse ganz andere Einsparpotenzialien, die dieses Geld verwenden sollten, also nehmen wir Medikamente und Co., das umzubeuteln halt in lieber Pflege und mal vernünftige Verträge zu schließen gegen, ja, die Pharmalobby. Also es gibt, also grundsätzlich, es sind zwei unterschiedliche Systeme. Das eine ist die Krankenversicherung, ist der Krankenversicherungsbeitrag, der andere ist der Pflegeversicherungsbeitrag. Die Pflegeversicherung, die ist fast vollständig unabhängig von dem, wie war der Ausdruck, morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich. So, das heißt, das, was die Pflegeversicherung bezahlt, ist für die Verwaltungskosten der Krankenversicherung vollkommen unrelevant. Also die Pflegeversicherung kann normalerweise alles raushauen, was beantragt wird, sofern es in die entsprechenden Pauschalen reinpasst. So, das zum einen. Also es sind eigentlich zwei unterschiedliche Töpfe, aus denen Dinge bezahlt werden. Aber ich gebe dir recht, du musst zum einen sowohl in der Pflegeversicherung gucken, dass du Geld einsparst bei Prozessen, bei zu viel, sagen wir mal, da gibt es unterschiedliche Meinungen, also es gibt Dokumentationspflichten. Ich bin immer noch der Meinung, du hast zu viele Dokumentationspflichten in der Pflege, zu wenig Zeit für die Pflege selber. Da musst du in den Prozessen gucken, dass du da vielleicht irgendwo Geld einsparen kannst. Du musst gucken über Korruptionsbekämpfung, dass du Geld einsparen kannst. Aber du brauchst trotz allem noch weitere Kohle, um eine menschenwürdige Pflege hinzubekommen. Andererseits brauchst du natürlich auch im Gesundheitssystem, sagen wir mal, Prozessoptimierung, da gebe ich dir auch vollkommen recht, um das Gesundheitssystem und damit sozusagen auch die Krankenkasse entsprechend zu entlasten. Das ist klar. Okay, vielen Dank. Eiself. Ja, ich möchte nur noch mal kurz zur Klarstellung, damit hier nichts Falsches ist. Erstens, Pflegeversicherung gehört zum Sozialgesetzbuch 11. Das heißt, es ist eine komplett andere Kasse, hat mit den Krankenkassen und sonst was rein gar nichts zu tun. Da eben jemand gefragt hat, wie die Beitragssätze berechnet werden, ich habe eben mal kurz nachgeguckt. Jeder zahlt Pflegeversicherung im Gegensatz wie bei der Krankenversicherung. Das heißt, auch freiwillig versicherte Privatpatienten und so weiter und so fort. Bei normal Sozialversicherungspflichtigen zahlst du 50-50, der Arbeitgeber 50%, du 50%. Bei den freiwillig Versicherten und ganz privaten Menschen wie Beamte und sonst was zahlst du den Beitrag komplett alleine. Das, was mit Sicherheit auch ein Hinkefuß ist, was ich gerade mitbekommen habe, ist, dass die privaten Krankenversicherungen eine eigene Abrechnungssystem haben, losgelöst von dem, was die sozialgesetzlich Versicherten alle haben. Das heißt, die haben eine Anwartschaftsdeckung und die anderen ist wirklich so, was eingezahlt wird, wird danach nach Antrag auch entsprechend verteilt. Nur für die es interessiert, habe ich gerade eben nachgeforscht. Und zu diesen einzelnen Pflichtbeiträgen für die Summen für die stationäre Pflege zahlt der Bund entsprechende Zusatzzahlungen, genauso wie bei Rente und Arbeitslosenversicherung natürlich auch noch in diese Kasse mit ein. Okay, vielen Dank. Ja, dann bricht gleich unsere letzte Minute an. Markus, ich gebe dir jetzt einfach mal das Schlusswort. Und Sandra, wenn du möchtest, natürlich auch gerne 10 Sekunden hast du, ja. Ja, ich lade alle ein, die sich für das Thema interessieren. Kommt am 8.11. 18 Uhr ins Mumble, Raum der AG Gesundheit. Macht mit, denn nur wer sich beteiligt, ne, und so weiter, kennt das. Danke, dass so viele gekommen sind. Und ich würde mich freuen, euch alle am Mittwoch auch im Mumble zu sehen. Ja, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch so ausführlich Auskunft gegeben habt. Für alle, die zuhören, im Pad ist noch ein ganzer Schwung an Informationen. Da steht dann auch nochmal, wann das Mumble-Treffen ist, etc. pp. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und den Fragestellern ganz herzlich fürs Dabeisein und wünsche euch allen einen richtig schönen Montagabend. Tschüss.